1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist auch heute dann, wie immer, freitags eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und der erste Anruf heute Nacht heißt Timo und der Timo ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Timo. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist Asexualität. Asexualität? Genau. Du bist es. Ich bin es, genau. Also mein letzter sexueller Kontakt oder letzte Intimität ist schon länger als 10 Jahre her. Ja. Der erste sexuelle Kontakt war mit 15. Mhm. Wir hatten jetzt. Also das heißt, zwischen 15 und 18 ist was gelaufen? Einiges? Genau. Ja. Was heißt das? Einiges. Also ich habe da ein paar Kontakte gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich hatte. Kannst du irgendwie ein bisschen anders sprechen? Die Leitung, das blubbert so. Kannst du es irgendwie anders halten? Oder? Ich probier's. Ja. Also ich hatte mit 3 verschiedenen Frauen hatte ich jetzt intime Kontakte. Mhm. Aber es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Am Anfang war es noch einigermaßen okay. Mhm. Aber mit einer Zeit, es wurde irgendwie immer schlimmer. Ich habe es irgendwie nicht mehr ausgehalten. Und man kann schon irgendwie sagen, dass es mich irgendwie angewidert hat. Und warum? Was hat dich konkret angewidert? Überhaupt der komplette Kontakt. Also ich... Der sexuelle Kontakt mit einer Frau hat dich angewidert. Ja, kann man so sagen? Genau. Dann nimm doch einen Mann. Nee, schwul bin ich auch nicht. Bist du sicher? Also, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Also ich habe gar kein Bedürfnis. Mhm. 10 Jahre keinen Sex gehabt. Du bist 28 Jahre. Genau. Denkst du auch nicht an Sex, an Sexualität irgendwie, irgendwann mal? Also hin und wieder schießt einmal ein Gedanken durch den Kopf, aber das ist kurzzeitig. Man sagt ja immer, dass Männern, keine Ahnung, irgendwie 20 Mal am Tag irgendwie mindestens irgendwie an Sex denken. Keine Ahnung, bei mir ist es vielleicht einmal ganz kurz, wenn überhaupt. Wenn du einmal ganz kurz denkst, an was konkret denkst du dann? Es schießt dann einfach mal ganz kurz ein Gedanke von früher halt durch den Kopf, so das Erlebnis von früher. Von den ersten sexuellen Kontakten. Und ist das dann doch eine schöne Erinnerung? Nee, eben nicht. Auch nicht? Deswegen verfliegt der Gedanke ja wieder ganz schnell. Onanierst du? Nein. Nein? Nein. Deswegen, ich hab gar keine Lust, dass das hier ist. Ich weiß ja teilweise auch nicht, was mit mir los ist. Ich verheimliche das ja auch eigentlich komplett vor meinem beruflichen Umfeld. Mhm. Privates Umfeld existiert eigentlich gar nicht, weil ich mich komplett in meine eigene Welt zurückgezogen habe. Was machst du beruflich? Ich bin Führungskraft in der Gastronomie. In der Gastronomie? Genau. Ja, das heißt, du bist ja sehr stark in Kontakt mit vielen Menschen. Ja, das ist, ich habe sehr viele Menschen um mich während der Arbeitszeit, aber dann außerhalb der Arbeit. Mhm. Nun könnte man ja sagen, das ist ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich. Ja, genau. Stört es dich? Leidest du darunter? Ob es mich stört? Also, ich weiß nicht, ich komm so damit klar. Du kommst damit klar oder nicht klar? Ich hab's nicht verstanden. Nee, ich komm so damit klar. Du kommst damit klar. Aber du hast gerade schon eine Weile überlegt, als ich gefragt habe, stört dich das? Ja, weil ich die Frage nicht so akustisch nicht ganz verstanden habe, am ersten Mal nachdenken musste, was da jetzt gerade kam. Ach so. Das war jetzt nur das Problem. Nee, ja. Also es stört mich gar nicht. Ja. Ich hatte jetzt auch vor 2,5 Jahren hatte ich es noch einmal probiert. Mhm. Ja, also die Frau liegt noch wirklich sehr am Herzen, jetzt immer noch, und sie bedeutet mir immer noch viel. Aber es ist nicht einmal zum Kuss oder zu sonst irgendwas gekommen. Wir haben teilweise fast schon einen Monat zusammengelebt. Nun ist ja Sexualität und Nähe und Erotik, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Gibt es auch nicht die Sehnsucht bei dir nach Nähe zu einem Menschen? Doch, also das ist ja, wenn ich halt an sie denke, dann habe ich eben halt Sehnsucht danach. Du möchtest was bedeutet diese Sehnsucht? Was macht diese Sehnsucht aus? Was beinhaltet die Sehnsucht? Also ich habe, also man kann, ich weiß, auch wenn es sich jetzt sich für mich sehr komisch anhören mag, aber irgendwie habe ich sie doch schon sehr geliebt. Und also ja, wenn man das so formuliert, dann hat man ja auch so Vorstellungen, sie vielleicht mal in den Arm zu nehmen, sie zu streicheln. Sie, genau, aber das war auch schon das höchste der Gefühle, was vorgekommen ist, dass wir uns mal in den Arm genommen haben. Und das gefällt dir schon? Es war okay. Es war okay, ist ja nur nicht so dolle. Nee. Also du könntest auch darauf verzichten, oder? Ja, mache ich jetzt ja. Das ist ja nicht das Problem. Mhm. Also ist die Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit auch eigentlich gleich null bei dir, oder? Ja, genau. Die ist gleich null. Bitte? Die ist gleich null, hast du recht. Die ist gleich null. Mhm. Ja. Und so ein heimliches Verliebtsein in eine Person, so aus der Ferne, gibt es das? Nein, gar nicht. Auch nicht? Nee. Jetzt frage ich das nochmal. Nun könnte man ja wirklich sagen, niemand weiß, woran das liegt. Vielleicht bist du einfach ein bisschen anders gepolt als die Mehrzahl der Menschen. Man kann ja so auch gut leben. Aber du meldest dich bei mir. Nee, ich habe ja auch schon, als ich mit deinem Redakteur gesprochen habe, es ist ja nicht so, dass ich jetzt glücklich bin oder ich bin zufrieden. Ich komme so, so durchs Leben, ich komme so klar. Das Glück ist es nicht. Nee, das Glück ist es nicht. Mhm. Ah, das habe ich eigentlich auch noch nie wirklich empfunden, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Ja, gehen wir nochmal zurück in die ersten Erfahrungen damals zwischen 15 und 18. Die allerersten Male war da irgendwas, was dich zumindest ein bisschen interessiert oder auch angemacht hat bei der Sexualität? Nein. Also es war das erste Mal ging es eigentlich nur um die Neugier. Man hört es aus dem Freundeskreis und alle sind da nur am Schwärmen von und begeistert und reden schon davon, wie sie sich das nächste Mädel aufreißen wollen. Mhm. Und dann will man das natürlich auch ausprobieren. Wir wissen, was ist, worum es da geht. Und die Male danach, ich habe es halt einfach nur probiert, weil ich habe mich auch gefragt, was mit mir los ist. Warum empfinde ich das eben halt als so schrecklich? Hast du Erektionen ab und zu? Nein. Hast du in der Nacht Erektionen? Auch nicht, nee. Das hat eigentlich jeder Mann. Das hat mit Sexualität nicht viel zu tun. Ja, dann muss ich ja schlafen. Dann weiß ich es ja nicht. Ja, man wacht ja schon mal auf und man bemerkt das. Nee, morgens. Durch meinen Job wache ich ja meistens erst immer mittags auf. Ja, ist ja egal. Das ist dein Morgen, Mann. Ja, okay. Ja. Und, lass uns mal noch weiter zurückgehen. So frühe so Pubertätszeit und Kindheit. Ja. Gab es da irgendetwas in Sachen Sexualität, was dich sehr angewidert hat? Hast du mal was erlebt oder gesehen, was für dich schlimm war? Nein. Also das ist nie vorgekommen. Das ist ja, es gibt ja irgendwie kein schlimmes Ereignis oder was vielleicht dazu geführt haben könnte, was eine Ursache wäre, wo man dann ansetzen könnte, wo man wüsste, wo man zu tun hat, aber das ist ja nicht der Fall. Hast du Geschwister? Einen Bruder. Hast du mit dem schon mal darüber gesprochen? Mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Ach so. Wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Mein Vater ist gestorben vor 2 Jahren. Mhm. Zu meiner Mutter habe ich noch telefonischen Kontakt hin und wieder fahre ich sie besuchen. Also nicht so eng ist es nicht. Wie war denn das früher? War das ein zärtliches Verhältnis zwischen Sohn und Eltern? Nein, gar nicht. Also eigentlich bin ich in einer Welt komplett ohne Liebe groß geworden. Das war eigentlich mehr eine Wohngemeinschaft. Das war eigentlich mehr jeder für sich und Liebe, Zuneigung von meinem Vater habe ich eigentlich nie erfahren. Das also ein kühles Elternhaus gehabt? Genau. Um nicht zu sagen, kaltes. Doch, es war eigentlich schon kalt. Ich muss jetzt dazu sagen, es war nicht handgreiflich ist natürlich nie jemand geworden. Ich wurde nie geschlagen, das muss ich dazu auch sagen. Aber es gab auch keine Innigkeit und keine Zärtlichkeit zwischen dir und deinen Eltern. Nein, aber es war eigentlich so, jede Leistung, die man erbracht hat, wurde eigentlich immer runtergespielt. Egal wie gut es war halt alles nur Scheiße. Und man konnte eigentlich machen, was man wollte. Man konnte aus der Schule kommen, nach Hause mit einer Ja. Wenn es eine 1 war, hieß es dann, ja, aber du bist ja auf einer Gesamtschule, auf dem Gymnasium, wäre es ja nur eine 3 und bla und bla und bla. Das ist natürlich ganz schlimm für ein Kind, ist das ganz, ganz, ganz furchtbar, ganz entmotivierend. Ja, natürlich. Ich habe gerade zwei Ideen, Timo. Die eine Idee ist, ich würde an deiner Stelle mal vielleicht zu einem Urologen gehen oder zu einem anderen Mediziner, um mal den Hormonhaushalt zu kontrollieren, mal festzustellen, wie deine Hormone sind, wie die zusammengestellt sind, ob da irgendwas fehlt, kann ja sein. Aufgrund irgendeiner eine Erkrankung, eines genetischen Defektes, ich weiß es nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, da du ja nun wirklich nicht so ganz zufrieden mit der Situation bist, würde ich auch diese psychologische Schiene mal versuchen. Denn auf jeden Fall ist da in deiner Jugend und Kindheit einiges nicht so ganz toll gelaufen, sagen wir es mal so. Eigentlich gar nicht. Ja, genau. Vielleicht wäre so eine Psychotherapie auch auf jeden Fall für dich gut. Gar nicht nur bezogen auf die Sexualität, sondern auch auf andere Dinge, um ein bisschen klarer mit deinem Leben zu kommen. Aber das rein medizinische würde ich auch abklären lassen. Wie ist der Status? Wie ist mein Hormonstatus? Ja. So. Ja, gut, muss ich nochmal. Würde ich gar nicht mal überprüfen. Noch vertiefen lassen von meiner Psychologin, die im Hintergrund mitgehört hat. Die würde dich jetzt nochmal anrufen. Die ruft dich jetzt nochmal an. Und dann kannst du mit ihr das alles dann noch weiter besprechen, okay? Alles klar. Gut, Timo, alles Gute wünsche ich dir. Du legst auf und die Magdalena ruft gleich an. Alles klar. Danke, alles Gute. Dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Bibi. Bibi ist 54. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hier Bibi. Hier Bibi. Das ist die Abkürzung von? Ist eigentlich nicht mein echter Name. Ach so, verstehe. Tut mir leid, okay. Ist ein bisschen schwierig sonst. Das ist schon korrekt, das darf man. Ja. Das darf man hier. Ja, zu Bibi, ich wollte erst geht's? Mal sagen, dass ich deine Sendung echt super finde. Ich verfolge sie vom Anfang an schon und finde das echt toll. Du bist ein toller Mensch. Dankeschön. Und so schön, dass du so offen bist für alle Sorten von Leuten. Also ich finde das echt super. Und ja. Ich habe ein ganz tolles Team im Hintergrund. Ohne das Team würde hier gar nichts laufen. Gar nichts. Ja, sicher. Und noch eine kleine andere Bemerkung. Mhm. Ich finde auch toll, dass du deine Kleidung oft tragst im Fernsehen. Das ist so viel persönlicher. Also das sollten eigentlich mehr Leute im Fernsehen machen. Ich habe das noch nie gesehen, aber finde das schon toll. Ja, ich würde ja wahnsinnig viel Sachen brauchen, wenn ich jeden Tag immer was anderes anhätte. Das, ja, das geht jetzt ja. Kann ich so denken, von was wird er heute tragen und dann. Ja, es ist schön. Gut, aber das ist so, nicht mein Thema. Jetzt zu dir. Ja, mein Thema ist eigentlich, du verlierst vielleicht deinen großer Fan in Holland, weil wir nach Deutschland ziehen wollen und dort ein B&B, ein Bed and Breakfast beginnen wollen. Also Moment, du bist Holländerin? Ich bin Holländerin, und du rufst auch gerade aus Holland an? Ich rufe aus Holland an. Ja, ja. Und ihr wollt nach Deutschland ziehen? Wie bitte? Und ihr wollt nach Deutschland ziehen? Ja, wir wollen nach Deutschland ziehen und ein Bed and Breakfast dort anfangen. Also ein kleines Hotel, Bett und, ja, also ja, Bett, aber kein... Bett und Frühstück. Ja, genau, genau. Und wieso verliere ich dann einen Fan? Na, in Holland verlierst du einen Fan. Ach so, verstehe. Jetzt hast du einen Fan in Holland und dann hast du einen Fan, okay, dann hast du einen Fan dazu in Deutschland. Genau, okay. Ja, aber wir wollen kein gewöhnliches B&B machen, sondern ein B&B für Gäste, die Soft SM machen wollen. Ah. Also wir würden dann Gästezimmer machen und einen schönen Speicher dazu, wo man dann so spielen kann. Also wir erklären, ein Soft-SM ist, da gibt's dann Sexspiele. Ja, ja. Die etwas härteren, aber von den härteren eher die etwas harmloseren, so habe ich es verstanden. Ja, genau, ja, ja. Wir haben nicht so viel mit Blut und solche Sachen. Es soll nicht so heftig sein, aber es geht eigentlich um die Atmosphäre, dass man dort so eine Woche verbleiben kann oder zwei Wochen und dass man dann eigentlich so 24/7 sein Spiel spielen kann. Und das kann auf dem Zimmer, das kann auf dem Speicher, vielleicht mit anderen Gästen, ja, sowas. Wo soll das Hotel aufgemacht werden? Wir sind jetzt dabei, zu versuchen, ein Objekt im Eifel zu kaufen. Ach, in der schönen... Ja, das ist ja lustig. In der schönen, beschaulichen Eifel. Ich dachte jetzt, es kommt Berlin oder Hamburg, eine Metropole. Ja, das wäre natürlich angebracht, aber das ist für uns... erstens ist das zu teuer, aber und zweitens, ja, gefällt uns die Eifel auch sehr. Absolut. Und es ist vielleicht auch gar keine dumme Idee. Da kann man dann so ein bisschen ausspannen. Ja. Kann sich ja, genau, ab und zu mal an schwimmen oder im Winter kann man da Wintersport machen. Natürlich. Und zwischendurch hängt man am Andreaskreuz, lässt sich mal eine Runde auspeitschen ja, und geht dann wieder durch den Wald spazieren. Ja, Genau, ja. Gibt es für sowas, ist das eine Marktlücke? Gibt es da Bedürfnis für? Ja, so wie weit wir das jetzt gehört haben, gibt es da ganz bestimmt eine Lücke, ja. Es scheint im iPhone nicht so etwas zu sein. Ja. Aber das müssen wir natürlich herausfinden. Das wird auch, das ist auch schwierig dann, wenn wir haben ein Haus, was wir jetzt verkaufen wollen, aber wir brauchen auch noch zusätzliche Finanzierung. Da müssen wir natürlich einen Unternehmungsplan machen. Und da kann man aber leider nicht bei einem Bank kommen und sagen, wir machen ein B&B für SM-Leute. Das geht natürlich. Kann man das nicht? Obwohl das natürlich das beste Plan ist. Dann absolut. Hat man eine Lücke im Markt. Kann man auf, sagen, dann ist der Bankmanager hinter dein bester Kunde. Ja, eigentlich. Warum macht ihr das nicht in Holland? Warum wollt ihr das in Deutschland, in der Eifel machen? Ja, wir wollten eigentlich schon jahrelang aus Holland wegziehen, aber mein Mann hat Kinder aus seiner ersten Ehe und die sind jetzt größer, dann können wir das machen. Aber es ist sehr teuer in Holland, um ein großes Haus zu bekommen. Ach so. Und, ja, es ist einfacher in der Eifel. Und sind das in der Eifel, sind das ja aufrichtige, anständige Leute? Ja, das weiß haben wir uns auch gefragt. Nun weiß man nicht, wie die darauf reagieren, wenn da so ein Schmuddelhotel hinkommt. Ja, die brauchen das natürlich nicht zu merken. Das wird alles so im Haus stattfinden. Also wir hoffen, dass das keinem stören wird. Aber wir wissen natürlich nicht, ob das irgendwann mal herauskommt und was die Leute davon sagen. Nein, ja. Ihr müsst dann, wenn ihr fertig seid, wenn alles eingerichtet ist, müsst ihr einmal das ganze Dorf einladen. Und dann können wir... Und dann geht die Paste ab. Ja, genau, ganz genau. Dann seid ihr da die Könige in dem Dorf. Ja, vielleicht. Also, du sagst, gehen wir doch mal zu den Inhalten des Hotels. Du sagst, ein Soft-SM-Hotel. Was genau soll dort stattfinden? Ja, eigentlich ist es mehr so das subtile SM. Das ist eigentlich so ein bisschen geistig, so Herr und Sklave und dann so kleine Spielchen mit der Peitsche, mit so allerhand von Spielzeugen. Da kann man, ja, das braucht wirklich nicht sehr, sehr hart zu sein, aber die Atmosphäre, die kann dann dort bleiben. Also, das heißt, ich kann dann, könnte ich dann morgens mit meinem Sklaven zum Frühstückstisch kommen. Ja. Der Sklave könnte unterm Frühstückstisch dann sein Brötchen futtern. Ja. Nur das wäre erlaubt dann alles. Das wäre dann erlaubt. Und wenn der Sklave sich irgendwie ein bisschen regt, kriegt er auch schon mal einen auf den Hintern und das wäre auch alles okay. Das ist alles okay, ja, denn alle Leute sind dann so auf. Ja. Ja, das ist die Idee. Aber na gut, wir müssen noch herausfinden, ob wir das für die Finanzierung. Ich meine, das ist ja durch das Geschäftsmodell, das kostet ja auch wirklich dann Kohle. Das muss ja ordentlich ausgestattet sein, das muss eine gute Gastronomie sein, gute Hotellerie. Sonst funktioniert es nicht. Allerdings, wenn es gut geführt wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass es genügend Schrägleute gibt, die da hinfahren und dann wirklich dann auch Erholung mit sexuellem Spaß verbinden. Ja, ist auch toll, nicht? Dass das irgendwo kann. Das ist schwierig. Meistens ist es so die harte Szene und dann, das ist doch eine andere Sache und ist ganz so, das ist ja das psychologische Spiel, das ist schön. Ich habe gerade so spaßeshalber gesagt mit dem Andreaskreuz. Würde in diesem Hotel auch ein Andreaskreuz hängen? Ja, das denke ich schon. Ja, auf dem Speicher, ja. Also es ist so ein Kreuz, wo dann derjenige, der Spaß dran hat, rangehängt wird, gefesselt wird. Ja, genau, ja. Und die anderen, die auch Spaß dran haben, die machen dann diverse Dinge mit. Irgendwelche Sachen mit ihm oder mit ihr, ja. Ach, das soll auf dem Speicher dann sein? Ja. Dann haben die so größere Spielzeuge und dann kann man da so allerhand Sachen. Dann kann man auch mit anderen zusammenspielen, wenn man das will. Verstehe. Es geben sich auch auf dem Zimmer, aber zusammen ist natürlich wieder... Ja. Auch schön. Und gibt es schon Kalkulationen, wie viel eine Nacht kostet mit Frühstück? Wir werden da nicht so teuer sein. Ich glaube so um die 40 Euro. Also, das ist ja kommod. Ja. Kann man nicht sagen. Lecker Frühstück und dann... Und mit dem Speicher, mit dem Spielspeicher. Natürlich. Dabei, schon klar. Ja, Bibi, sehr interessant. Also ich würde mal sagen, wenn ihr in der Eifel seid, dann seid ihr ja noch näher hier an uns herangerückt, an Köln. Ja, das ist nur eine Autostunde von Köln. Genau. Dann meldest du dich nochmal und dann unterhalten wir beide uns nochmal, wie es denn so angelaufen ist in der Eifel. Ja, gerne. Ja, würde ich gerne machen. Sehr gerne. Alles Gute und einen guten Start und viel Erfolg für das Projekt. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Dir auch einen guten Sommer. Und Dankeschön. Na, wieder. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Unsere kostenfreie Nummer, wenn ihr uns erreichen wollt, hier live. Oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Hier ist Gerhard und Gerhard ist 44. Guten Morgen, Gerhard. Hallo? Ja, hallo, Jürgen. Ja, Gerhard. Ja, ich wünsche, gut, dass ich dich mal höre. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich bin im Endstadium von Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe eine Bitte, Gerhard. Könntest du den Ton von deinem Radio oder von dem Fernseher ganz runterschalten? Ja, dann so jetzt. Ja, dann können wir beide besser reden miteinander. Junge, also, Jan, dir geht es sehr schlecht. Ich verfolge deine Sendung schon seit Jahren. Und du bist korrekt, du bist gerade. Ja, jetzt geht's bei mir langsam ein Ende zu. Mhm. Wie lange bist du denn schon erkrankt, Gerhard? Seit 2 Jahren. Ja. Ich bin gefesselt an meinem Bett, Rollstuhl, zeitweise Rollator. Du kannst dich gar nicht mehr alleine richtig bewegen? Nein. Wie kommt das? Ich nehme Morphium und dann, seit ich habe einen Herzinfarkt hinter mir in der ganzen Zeit, ich habe 2 Schlaganfälle hinter mir. Hängt das mit der Krebserkrankung zusammen? Ja. Mhm. Mein Immunsystem ist abgeschwächt. Mhm. Ja, ja. Und ja. Lebst du alleine? Ja. Meine Frau hat mich verlassen mit meinem Sohn. Wann hat deine Frau dich verlassen? Die lebt in Altenbeken mit meinem Sohn und ich liebe die beiden noch, aber die sind mit der Krankheit nicht klargekommen, mit den Schlaganfällen. Du sagst, seit 2 Jahren bist du so schwer erkrankt. Wann hat deine Frau dich denn verlassen? Jetzt sind es 5 Monate. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt 8. Und wie hat sie es dir begründet? Was hat sie genau und konkret? Ich war in Bad in der Atta-Klinik in Bad Württemberg, das ist für Schlaganfallpatienten. Ja, und ich konnte das nicht. Ich habe 3 Wochen im Wachkoma gelegen. Ja, und jetzt, ja, die haben anderen kennengelernt. Du hast es gerade ja so gesagt, hat sie zu dir auch gesagt, sie hält das nicht aus, die Erkrankung, sie kann das nicht? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 12 Jahre. Mhm. Und du kannst deinen Sohn jetzt auch nicht mehr sehen, der kommt nicht vorbei? Nein. Unterbindet sie das? Ja. Was ist denn das für eine Frau? Ich weiß es nicht. Die hat ja überhaupt kein Herz. Nein. Das heißt, du lebst jetzt alleine in der Wohnung? Ja, ich bin ganz alleine in der Wohnung. Kannst du das denn mit der schweren Erkrankung? Was soll ich denn sonst machen? Naja, ich frage so, kannst du denn noch zur Toilette dich bewegen? Das geht so einigermaßen noch? Ich habe Urinflasche am Bett hängen. Naja, man muss ja auch mal auf. Ja, das geht noch. Und wer macht, es müssen auch schon mal Besorgungen gemacht werden, wer macht das? Das macht jetzt ein Altersbegleiter bei mir. Also da kommt jemand vorbei am Tag? Ja. Wer besucht dich denn sonst noch? Keiner. Du bist ganz alleine? Ich bin alleine. Alleine. Es gibt keine Verwandten, keine Freunde? Nein, da bin ich nicht mehr. Ich bin ganz alleine. Deine Eltern leben auch nicht mehr? Nein. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach mal deine Stimme hören, dass ich wenigstens noch einmal mit dir reden kann. Ja, es ist sehr gut, dass du durchgekommen bist. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Sag mal, nochmal zu der Frau. Die ist seit 4 Monaten weg. Ja. Hat die auch nicht mal angerufen? Nein. Und der Junge hat auch nicht angerufen? Ach, sie unterbindet alles. Ich muss ja sagen, ich bin fassungslos darüber, dass jemand sowas macht. Der Schwiegervater ist auch gestorben an Krebs. Und jetzt meinte sie, ja Jürgen, ich muss ausholen. Meine Oma ist gestorben. Hm. Die hat bei uns mit im Haus gewohnt. Hm. Und Nico war damals so ein ganz kleines Kind, der hat Oma gefunden. Sie ist auf dem Gesicht gefallen. Mhm. Sie ist 93 Jahre alt geworden und jetzt, Nico hat sie gefunden. Ja, und dann ein paar Monate später ist Schwiegervater gestorben. Mhm. Und jetzt meinte sie, dass Nico das nicht mehr vertragen kann. Mhm. Aber ich bin doch der Vater. Du bist der Vater. Ich finde, dass das Kind das man natürlich erleben muss und auch bei dem Vater sein soll. Dein Verhältnis war gut zu dem Jungen. Sehr gut. Das heißt, es ist ja auch für den Jungen jetzt sehr schlimm, dass er dich nicht sehen kann. Sie tut ja nicht nur dir ein ganz großes Unrecht, sondern dem Jungen auch. Ja, was soll ich machen, Jürgen? Ich möchte ihn nur einmal sehen, bevor ich gehe. Mhm. Gibt es denn eine Person, die etwas vermitteln könnte, die ihr beide respektiert? Habe ich versucht. Ich habe Diakonie und dann habe ich das Rote Kreuz. Mhm. Ich habe alles versucht. Sie blockt alles ab. Also die vom Roten Kreuz und Diakonie, die haben das schon versucht? Ja, die blockt alles ab. Das heißt, da haben Leute mit ihr, mit deiner Frau gesprochen? Ja. Ich habe es übers Jugendamt versucht. Ich habe alles versucht, aber sie blockt alles ab. Auch das Jugendamt konnte dir auch nicht helfen? Nein. Ich überlege gerade, gibt es eine Person, also aus ihrem Umfeld, wo du sagst, diese Person respektiert sie sehr? Ja, das war damals nur Schwiegervater, sonst keiner. Aber der ist ja tot. Ja. Der ist ja tot. Und seitdem geht gar nichts mehr. Mhm. Sie möchte den Jungen schützen. Sie möchte Nico schützen, damit das bloß nicht nochmal. Mhm. Aber Nico, der Sohn, wird sich ja auch jetzt fragen, wie geht's dem Papa, was ist los und warum darf ich nicht zum Papa, wird er fragen. Weiß ich nicht, Jürgen. Ich weiß es nicht. Ja, sicher wird er das fragen. Aber ich kann doch nicht so irgendwann mal einschlafen. Das geht nicht. Ich muss doch einmal wissen, meinen Sohn sehen können. Denen alles erklären können. Bist du denn, du bist in ärztlicher Betreuung und Behandlung zurzeit? Ja. Ja. Da kommt immer ein Arzt zu dir nach Hause? Ja, ich habe ambulante Hilfe. Ich kriege Essen gebracht. Ja. Dieser Arzt, sind das verschiedene Ärzte oder ist das ein Arzt, der zu dir kommt? Ein Arzt ist das. Hast du zu dem ein gutes Verhältnis? Ja, und der hat es auch schon versucht. Der hat es auch schon versucht? Ja. Wie versuchen die das dann? Fahren die dann dahin? Wir sind da hingefahren. Da hat sie uns die Tür nicht aufgemacht. Ach, da konntest du mitfahren, ne? Ja. Das ging noch? Ja, mit dem Rollstuhl haben sie mich dann, wir haben so einen Transporter, ist das. Mhm. Und dann haben sie mich mit dem Rollstuhl dahin, dann hat sie die Tür nicht aufgemacht. Und du bist sicher, dass sie zu Hause war? Ja, sie hat oben am Küchenfenster rausgerufen, wir möchten das nicht. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin wirklich sprachlos. Wie kann man denn so herzlos sein? Ja, ich weiß. Sag mir mal noch etwas zu der Erkrankung. Die ist hoch fortgeschritten, deine Erkrankung. Ja, Endstadium. Mhm. Ja, hast du starke Schmerzen? Ja, habe ich. Trotz der trotz Morphium, ich habe Schmerzen. Was hat man denn mit dir alles gemacht? Man hat versucht, bei mir Chemo zu machen. Mhm. Das habe ich gemacht. Dann kam der Herzinfarkt. Dann habe ich einen Herzschrittmacher implantiert gekriegt. Mhm. Mit einem Defibrillator. Mhm. Und aufgrund dessen konnten sie dann nicht mehr so hoch ansetzen, weil mein Herz so schwach ist. Ja. Ja, und es ist einfach fortgeschritten. Mhm. Hast du denn jetzt mal überlegt, abgesehen jetzt von der traurigen Situation, dass du dein Kind nicht sehen kannst, hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie das in der nächsten Zeit mit dir weitergehen soll? Kannst du so in der Wohnung bleiben? Jürgen, ich bin schon in einer Einrichtung, wo für Leute... Ach so, du bist gar nicht mehr in deiner Privatwohnung. Nein, ich bin in... Darf ich das sagen? Ja, klar, natürlich. Ich bin in Bethel. Ja, natürlich. Das ist und da ist so eine Bielefeld-Bethel. Und ja. Da ist so eine Einrichtung für Krebskranke, die im Endstadium sind. Ich verstehe. Das beruhigt mich schon mal. Das heißt, ich weiß, dass du da in guten Händen bist. Ja. Wenn du jetzt ganz allein in deiner Wohnung wärst, so hatte ich es gerade verstanden, wäre das noch schwieriger. Nein, ich bin im Bethel in einer Einrichtung. Mhm. Das ist ja für Leute, die wo es Ende geht. Ja. Ich habe mein Zimmer hier. Mhm. Ich lebe mit zwei anderen hier zusammen. Die haben auch im Endstadium. Mhm. Hast du deinen Arzt mal gefragt, wie viel Zeit dir noch bleibt? 7 Wochen. 7 Wochen? Ja. Wie kann man denn das so sagen? Weil die das mit den Metastasen und... Ja, die vermuten das so ja, ungefähr. Ja, ja, so ja. Genau kann das ja keiner. Nein, nein. Mhm. Aber bis zu 7 Wochen. Dein größter Wunsch wäre es, deinen Sohn noch einmal zu sehen? Ja. Dein allergrößter Herzenswunsch? Ja. Mhm. Der eine Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Ich habe dich jetzt einmal gehört. Ich verfolge dich schon seit Jahren. Deine Bücher hole ich. Pass mal auf, Gerhard. Ich habe jetzt nur eine einzige Idee. Ich weiß nicht, ob du hast ja schon so viel unternommen. Ja. Ich verspreche dir jetzt, dass wir versuchen, Kontakt mit deiner Frau aufzunehmen. Wie macht ihr das denn? Wir werden das gleich im Hintergrund, wir rufen dich gleich nochmal an und werden das arrangieren, wie wir das machen. Es ist ein Versuch. Sie kann natürlich bei uns genauso ablocken wie bei der Diakonie, beim Roten Kreuz ja, oder bei deinem ich Arzt. Immer ab. Ich möchte nur einmal meinen Sohn sehen. Einmal möchte ich meinen Sohn sehen. Ich möchte einmal noch knuddeln. Das ist mein Junge. Ich glaube, das können alle Menschen so sehr von Herzen verstehen, was du sagst. Das ist, Gerd, das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ja. Es ist ein Versuch. Vielleicht können wir sie überzeugen. Vielleicht können wir etwas machen. Ich kann dir natürlich überhaupt null versprechen, ich weiß es nicht, aber ich verspreche dir, dass wir es versuchen. Aber Jürgen, was mache ich? Licht auch wieder auf. Aber ich kann es ja, oder wir können es ja, wir versuchen es. Aber ich habe doch als Vater, habe ich doch ein Anrecht da drauf. Das, ja, ich wundere mich auch, du hast mit dem Jugendamt gesprochen, wie die rechtliche Lage ist, das weiß, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Pass die auf. Vom Jugendamt, die haben gesagt, weil Nico so viel erlebt hat, das wäre traumatisierend. Mhm. Okay, pass auf, Gerhard. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann wirst du von meinen Leuten angerufen. Ja. Ich verspreche dir absolut, dass wir uns drum kümmern werden und dass wir den Versuch starten werden. Ich wünsche dir so von ganzem Herzen, dass dein nächster Wunsch erfüllt wird. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Und jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Jürgen, bleibst du, wie du bist. Ich danke dir sehr. Du lachst gar nicht mehr. Ja, du bist so verrückt. Gerd, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich, ja? Ja, okay. Okay, alles. Danke, viel, Jürgen. Viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein Uhr. 33 haben wir. Und wir machen weiter mit Christel. Und Christel ist 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, ich schaue dir schon so lange, 15 Jahre mindestens zu, dachte ich, jetzt musst du mal anrufen. Ich habe 2003 habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, bin operiert worden. Ja. Dann habe ich noch einen bekommen. Nach 3 Jahren, der ist nicht mehr weggegangen, den haben sie so mit Spritzen wegbekommen und jetzt können sie nichts mehr machen, sagt der Arzt, und haben sie mich seit 4 Jahren auf Morphium gesetzt. Und das habe ich genommen, die erste Zeit, wie der Arzt mir das gesagt hat, und dann habe ich mal ein paar mehr genommen und da habe ich gemerkt, dass es mir noch besser ging, dass ich viel besser sauber machen kann. Und ja, und jetzt bin ich vollkommen drauf, nehme 100 Tropfen pro Tag. Und am Montag habe ich mich angemeldet bei uns hier in Berlin in der Charité zur Entziehungskur. Habe ich mich gefreut und jetzt habe ich so eine Angst. Ja, ich schlafe kaum. Und ja, das heißt, also du bist Du bist in richtige Abhängigkeit geraten von dem Morphium, weil du es von dir aus auch erhöht hast, die Dosis. Ja, ja. Weil es dir dann besser ging und du fühltest dich dann auch fitter danach. Ja, ja, dachte ich auch, deine Wohnung sieht so schön sauber aus. Hab mich gefreut, ja, und die Ärzte, ich bin bloß hingegangen, die haben verschrieben und verschrieben. Die haben dich nicht gewarnt? Ja, die haben gewarnt, nicht so viel, nicht so viel. Und dann hatte ich mein Rezept, bin rausgegangen. Ich möchte bloß alle warnen. Die sollen vorsichtig sein. Die sollen sowas nicht nehmen, wenn es nicht sein muss. Christel, wie hast du denn, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, so geht's nicht weiter? Wie kam es? Meine Tochter hat die Tropfen gefunden und hat gesagt, Mutti, was machst du denn da? Weil ich auf die Kinder aufgepasst habe. Und die hat den Arzt angerufen und hat gesagt, wie können Sie meine Mutter das geben? Die macht, sie ist abhängig und die hat davon ein bisschen Ahnung. Nicht. Und dann bin ich zum Arzt hin und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe rein, Herr Doktor, ich sehe es. Das ist ja auch denn schon die Angst, kommst du mit die Tropfen aus, reichen die noch? Als du dem Arzt gesagt hast, wie viel Tropfen du nimmst, wie war seine Reaktion darauf? Ach, so viel dürfen sie nicht nehmen, das ist ja viel zu viel. Wie viele Jahre nimmst du jetzt in dieser hohen Dosierung? Vier Jahre schon. Und es wird bestimmt ein harter Entzug. Ich wollte nur fragen, ob jemand weiß, ich klopfe mir schon immer ein. Du musst durchhalten. Also ich will dir mal sagen, Christel, erstmal finde ich die Entscheidung gut, dass du sie getroffen hast, das zu machen. Ja. Zum einen. Zum zweiten bist du in der Berliner Charité in der besten Adresse überhaupt, was so etwas betrifft. Das heißt, da sind Fachleute, die das so gestalten werden, dass es für dich so einigermaßen erträglich ist. Also ich bin da schon optimistisch. Ich weiß, kann dir das nicht genau sagen, aber ich bin schon optimistisch, dass du da in hervorragender ärztlicher Betreuung bist. Und die das auch vorsichtig runterfahren werden und mit anderen Medikamenten vielleicht abdämpfen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ich würde dir gerne schon die Angst nehmen, weil das eine gute Entscheidung ist, die du da getroffen hast. Weil du würdest dich sonst kaputt machen. Ja, ich bin ja schon kaputt, wenn ich sehe, ich habe jetzt noch 200 Tropfen. Ja, also ich habe nachgezählt genau 264. Damit muss ich dann auskommen, damit ich hinkomme zur Charité, teile ich sie mir schon immer ein bisschen ein. Ja, wenn ich noch Diazepan, damit ich ein bisschen ruhiger werde, dass ich schlafen kann. Ich schlafe 3 Stunden seit 8 Tagen. Ich falle auch nicht mal um. Oder der Körper muss doch mal schlafen. Ja, du bist völlig aufgedreht jetzt und durch diese ganzen Medikamente natürlich auch das alles durcheinander geraten. Du gehst am Montag dahin, sagst du? Montag früh um 8. Ich bin ja jetzt, ich habe geschlafen von 9 bis 12, denke ich, du musst Domian anrufen, vielleicht weiß der irgendwas, wenn du nicht schlafen kannst, was pflanzlich ist oder irgendwas, oder vielleicht weiß einer. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich glaube, jetzt bringt das alles gar nichts. Du musst erstmal in die Charité. Und da musst du erstmal, ich sag mal, so entgiftet werden. Ja. Und danach werden dir die Ärzte doch auch schon sagen, was harmlose Mittel sind, was pflanzliche Mittel sind, die du nehmen könntest. Aber der nächste Schritt ist erstmal, das Morphium runterzufahren. Ja, wir müssen die schaffen. Und ich war auch bei den, ich habe mir dann auch noch woanders was geholt, bei meinem Hausarzt. Ja. Der hat mir auch gegeben, nicht auch Morphium, da habe ich alles Bescheid gesagt. Mein Hausarzt hat gesagt, oh, das schaffst du ja sowieso nicht. Moment. Der Hausarzt hat zu dir gesagt, sie schaffen das sowieso nicht? Ja, hat er gesagt. Ist ja ein toller Hausarzt. Ja, nicht. Warst du denn zur Vorbesprechung und Voruntersuchung in der Charité? Ja. Und haben die dir... Psychologen, die haben, erst waren das wohl 3 Wochen, aber jetzt hat die Krankenkasse das runtergefahren. Die müssen mich in 14 Tagen, müssen sie mich runterkriegen. Haben die dir so ein bisschen erklärt, was die genau dann da machen werden? Die können die, entziehen, nicht? Und dann, die sagen nichts. Die sagen nichts. die, bei jenen ist es anders, ja, und die sagen einfach nicht. Mhm, mh. Ich mache mich auch alleine verrückt, weil ja, aber Christel, ist ja auch verständlich, dass man da Angst vor hat. Das ist auch, finde ich, normal. Aber ich sag's nochmal, du machst es richtig. Und vielleicht sind die ersten zwei, drei Tage hart, aber dann, wenn du es dann geschafft hast, kannst du stolz sein. Ja. Und du brauchst dann nicht mehr so ein starkes Schmerzmittel nehmen, wahrscheinlich ein viel geringeres für deine Rückenschmerzen und dann ist es gut. Ja, ja. Also jetzt musst du tapfer das Wochenende durchstehen, das wirst du Ja. Das wirst du auf jeden Fall schaffen. Das schaffe ich. So, doch, und ja, sagen wir mal so, in einer Woche sieht die Welt schon ganz anders aus, bin ich ganz sicher. Ja. Mensch, hoffentlich. Du, mir danke, dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne. Meine Tochter, die eine, die ist ja so lieb, die den Arzt angerufen hat. Und die andere, die sagt, mit einer Abhängigen will ich nichts zu tun haben. Ja, also schlimm. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Aber sei froh, dass du die andere nette Tochter hast. Das ist auch schon mal wichtig. Ja, ja. So, jetzt drücke ich dir die Daumen. Dass danke, das alles gut geht. Und ich bin ganz sicher, dass es gut gehen wird. Ja, und ich muss es schaffen, auch wenn es hart wird. Wir können ja wir können ja eine Vereinbarung treffen. Wir gehen ja jetzt in die Sommerpause. Ja. Ich würde gerne mit dir im September nochmal telefonieren. Dann kannst du mir erzählen, wie es war und wie es dir ergangen ist. Ach ja, gut, ja? Domian. Oh, dann mache ich. Ich danke, Domian. Weißt ich wünsche dir alles Gute. Gleich werden meine Leute rufen dich gleich nochmal an und vereinbaren noch einen Tag und dann rufen wir dich im September an und dann unterhalten wir beide uns. Und bis dahin musst du gut durchhalten und musst es schaffen. Ja. Ich will an dich denken. Ja. Genau, ich denke auch an dich. Nachts. Alles Liebe. Kann ja kein danke, Domian. Tschüss, Christel. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Norbert. Norbert, 43, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi, hi. Hallo Norbert. Um was geht's bei dir? Und zwar, meine Freundin ist im Dezember letzten Jahres verstorben. Ja. An Krebs. Auch bitte an dich, Norbert, bitte den Ton abstellen. Okay, vom Fernseher? Oder Radio, was du hörst, ja. Mhm. So besser, okay. Ja. Also und deine Freundin ist im Dezember verstorben. Ja. Wie alt ist deine Freundin geworden? Sie wäre wohl 48. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 14 Jahre. Ah, das ist lange. Ja. Und wie gesagt, also bei ihr wurde 2004 bei ihr Zungenkrebs festgestellt im Klinikum. Mhm. Das war also ganz klein, also war wie so nagelkopfmäßig groß. Und da haben sie auch erzählt, was sie alles machen hätte müssen. Also da operieren und so und wegschneiden und so. Und da hat sie so einen Schock bekommen und hat gesagt, sie macht es nicht. Mhm. Und da haben die Ärzte dann zu ihr gesagt, also wenn sie es gar nicht macht, dann hat sie eine Überlebenschance eventuell von 4, knapp 5 Jahre. Mhm. Und ich denke mal so, dass, also sie hat so einen Schock bekommen und sie hat gar nichts gemacht. Also sie hat keine Chemo gemacht mehr und sie hat gar nichts gemacht. Nochmal die Frage. Das war Stecknadel, Kopf groß. Ja. Auf der Zunge. Unter der Zunge. Also unter der Zunge. Wer hat das denn überhaupt entdeckt? So, man guckt doch gar nicht so unter die Zunge. Sie war beim Zahnarzt gewesen und der hat gesagt, der hat irgendwas festgestellt und da haben die gehört, der vom Zahnarzt hat gesagt, sie sollte mal sich jetzt untersuchen lassen, das sieht ganz komisch aus. Da ist es rausgekommen. Das heißt, das hätte man damals, da es so sehr klein war, noch relativ unproblematisch rausoperieren können. Ja. Und der Arzt, der das also da im Klinikum dann auch so festgestellt und alles gemacht hat und hat ihr dann gesagt, was die OP, also was das alles, wie groß das wäre. Also sie müssten unter der Zunge da was wegnehmen, dass es also richtig weg ist und dann von ihr da was wegnehmen und so. Und da hat sie gesagt, nein, das macht sie nicht. Und sie hat nichts gemacht. Sie hat bis zum Schluss nichts gemacht? Nein, sie hat gar nichts gemacht. Auch nicht, als es dann schlimmer wurde? Nein. Wie schlimm wurde es dann im Mund? Es wurde so schlimm, dass sie also zum Schluss gar nichts mehr essen konnte. Sie konnte dann bloß noch Astronautenkost zu sich nehmen. Weil die Zunge alles so angeschwollen war? Es wurde angeschwollen und durch diesen Tumor alles weg, sagen wir mal so, alles weggefressen wurde. Also, und sie hat wirklich nichts gemacht und bis zuletzt dann, und dann war letztes Jahr, wie gesagt, im Dezember, dann ist sie nachts wach geworden und hat so nur noch so Blut gespuckt und so, und da habe ich den Notarzt geholt, da ging es ihr schon schlecht. Also sie hatte 1,70, war sie groß, hat zum Schluss dann bloß noch 40 Kilo gewogen. Mhm. Durch das ganze Gesicht ist alles eingefallen und so. Dann kam der Notarzt und der hat sie dann auch gleich ins Krankenhaus und hat mich gefragt, ob ich mitfahren will. Mhm. Ich sagte, ja, ich fahre hinterher. Was vielleicht, ich hätte auch mitfahren können, aber ich bin hinterher gefahren. Bin dann ins Krankenhaus und dann habe ich dort noch ungefähr eine halbe Stunde gesessen. Dann kam die Schwester und hat sie mir gesagt, der Arzt möchte mit Ihnen sprechen. Mhm. Nämlich bei dem Doktor und hat er gesagt, das war Ende halt gewesen. Und naja, und seitdem... Achso, sie ist dann da gestorben? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Also von der Wohnung zum Krankenhaus sind es ungefähr so eine Viertelstunde und im Krankenhaus sind verstorben. Ja. Ich konnte nämlich auch noch verabschieden von ihr und nur Doriel. Ja. Aber sag mal, Norbert, wie erklärst du dir das denn, dass sie, das waren ja nun viele Jahre, wo sie sich mit dieser schweren Erkrankung rumgeschlagen hat. Ich habe mit ihr auch zum Schluss nur noch, und sie ist ja nicht mehr rausgegangen. Ich habe ja alles gemacht, also wirklich, ich habe wirklich alles gemacht. Mhm. Nein, lass mich fragen. Normalerweise operiert man, man macht Chemotherapie, man macht Bestrahlung. Sie hat überhaupt gar nichts gemacht. Sie hat den Krebs einfach wachsen und wuchern lassen. Wie erklärst du dir das, dass sie nicht irgendwann doch gesagt hat, ich muss was machen? Also ich erkläre mir das so, dass der ausschlaggebende Punkt war wahrscheinlich gewesen, in dem, wo sie es festgestellt haben. Wo der Arzt ihr gesagt hat, was sie machen müssen. Und davor hat sie wahrscheinlich irgendwie so einen Schock bekommen. Na gut, du hast vielleicht dann die ersten Tage oder Wochen einen Schock. Aber dann vergeht doch noch mehr Zeit und man denkt darüber nach. Hast du denn nicht sie bedrängt, etwas zu machen? Doch, ich habe ja auch gesagt, wir sollten mal einen anderen Arzt aufsuchen oder ein anderes Krankenhaus oder so. Ich habe ja immer mit ihr probiert zu reden, aber nein, sie wollte nicht. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht genug Druck ausgeübt hast? Eigentlich nicht. Weil sie es nicht wollte? Sie wollte es nicht. Mir ist das so unbegreiflich. Wenn man so etwas in einem frühen Stadium entdeckt, dann sagt doch eigentlich jeder Mensch, okay, wir machen da was gegen. Ja, sie wollte es nicht, sie wollte es nicht. Also abgesehen von diesem Anfangsschock, da muss doch noch mehr hinterstecken, dass sie so in diese, dass sie so, ich sag mal jetzt, ich mein's nicht böse, dass sie so stur war und hat nichts machen lassen. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was bei ihr im Kopf oder so, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Gab es denn dann nicht zwischen euch auch Streit, dass du gesagt hast, Mensch, es geht so nicht weiter? Ja, das gab's auch gut. Okay, ich habe ja auch gesagt, lass uns das andere Krankenhaus gehen. Lass uns einen anderen Arzt aufsuchen. Der und so. Nein, sie wollte nicht. Sie hat gesagt, nein, und ihre Tochter, sie hat auch eine Tochter, die ist jetzt 23 und die hat auch mit ihr geredet und so. Sie wollte nicht. Also als wie sie den, wie soll man jetzt sagen, den Kopf zugemacht hat. Sie wollte nicht. Das ist wirklich sehr schwer zu verstehen. War sie früher so in anderen Dingen auch so, dass sie einmal gesagt hat nein und dann nein? Nee, eigentlich nicht. Sie war immer so, nee, war sie nicht, nee. Hast du denn jetzt, sie hat ja dann, ich vermute mal, in der Endphase sehr, sehr gelitten, dass das sehr, sehr schlimm war. Ich habe mich in den letzten 5, 6, 7 Wochen, sie ist ja nicht mehr aufs Haus gegangen, sie ist ja so im Gesicht eingefallen und abgemagert. Mhm. Ich habe mich gekümmert um sie und habe alles gemacht. Und Hast du den Eindruck, oder hat sie vielleicht das sogar gesagt, dass sie es bereut, sich nicht hat behandeln zu lassen? Nee, hat sie nie gesagt. Nee, hat sie nie gesagt. Nein. Weißt du, ich kann dir noch verstehen, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht die klassische medizinische Behandlung haben, ich mache alternative Naturheilverfahren, aber gar nichts zu machen. Nein, hat sie. Das weiß ja auch keiner. Auch nicht aus der Familie und so, das weiß ja keiner. Also, warum sie so reagiert hat. Bist du denn bei aller Traurigkeit und aller Verzweiflung, du hast deine Partnerin verloren nach so langer Zeit, auch ein bisschen wütend auf sie? Ja. Ja, du bist wütend. Ja, sicher bin ich wütend, weil sonst hätte ich sie ja noch hier zu sitzen neben mir. Genau. Das ist es ja. Ja, das finde ich auch. Das meine ich eigentlich auch, ja. Ja, sicher. Also ist das so ein Zwiespalt? Ja, auf der einen Seite die Trauer und die Verzweiflung, auf der anderen Seite, warum war sie so stur? Ja, genau. Und das Schlimme ist ja noch, Domina, das Schlimme ist ja noch das, dass durch den Tod, dass ich dann noch meine Arbeit, dann habe ich krank gemacht und hätte meinen Job verloren und alles sowas. Und ich kämpfe heute noch mit dran. Ja, ich bin wirklich so traurig, dass sie nicht da ist. Mhm. Bist du denn jetzt wieder in deinen Beruf reingekommen? Ja, mit Hängen und so. Mhm. Was machst du? Ich arbeite auf dem Flughafen. Am Flughafen? Ja. Mhm. Rufst du auch aus Berlin an? Ja. Ja, ich höre es so ein bisschen am Dialekt, ja. Ja. Mhm. Hat sie dir, nun konnte sie nicht mehr viel sagen, als sie da ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich habe sie noch, wo sie sie rausgetragen hat, habe ich ihr noch den Kopf gestreichelt und habe gesagt, ich folge dir. Und das war das Letzte, was ich gesehen habe. Mhm. Aber ich glaube, du musst dir da keine Vorwürfe machen, dass du nun dann in dem Moment, als sie gestorben ist, nicht dabei warst. Du hast ja nun, wie du es gerade erzählt hast, so viel mitgemacht und auch so viel geduldet und erduldet. Und sie war bei dir und du warst bei ihr. Ich glaube, dass du dich völlig richtig verhalten hast. Völlig richtig. Bei ihr bin ich so ein bisschen zweifelnd, ob sie sich richtig verhalten hat. Ja, sie hat sich nicht richtig verhalten. Naja. Sie konnten ja alle sehen, auch von ihrer Seite her, die Familie, sie konnten ja alle reden. Und das Schlimme ist ja noch, ihr Vater hat denn im April, also ein halbes Jahr davor, hat der Vater, hat noch die Mutter, also die Frau verloren, ja. Also von dem Vater, das ist ja noch schlimmer. Mhm. Der hat seine Frau verloren und ein halbes Jahr später geht seine Tochter. Mhm. Ja, natürlich, ja. Und das ist ja, ist ja noch schlimmer. Hast du Menschen, mit denen du trauern kannst? Ja, eigentlich nicht, nein. Also meine Eltern sind alle verstorben und kein Bruder, keine Schwester, nee. Mit dem Vater jetzt, ja gut, mit dem kann ich noch so reden. Eine Freundin. Norbert, ich würde ja wirklich, du wohnst in Berlin. In Berlin gibt es ganz, ganz viele Angebote. Ich würde dir das dringend empfehlen, dass du zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe für trauernde Menschen gehst. Dass du reden kannst, dass du dich mal austauschen kannst mit Leuten, wo man weiß, die verstehen einen auch und die haben das Gleiche erlebt. Ja. Da ist ja auch ein großer Redebedarf, glaube ich, bei dir auch da. Ja, sicher, logisch. Mhm. Sollen wir uns mal schlau machen, was es so bei euch oder in deiner Umgebung in Berlin gibt? Ja, das wäre ganz nett. Das machen wir gerne, Norbert. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und alles Weitere besprecht ihr beiden dann. Ja, okay, danke schön. Ne? Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, und mach weiter so, du bist wirklich ein dufter Typ, ey. Mach weiter so. Dankeschön, Norbert. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Helga und Helga ist 71. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Ich bin ganz aufgeregt über die Fälle, weil du heute schon gehabt hast. Ja, das war sehr, sehr schlimm und sehr traurig gerade und sehr erschütternd. Das ist in der Tat. Ja, das nimmt mich jedes Mal mit, wenn sowas kommt, weil ich schaue deine Sendung jahrelang schon an. Ja. Und ich wollte auch immer Anrufe haben, es hat aber nie getraut. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt musst du es doch machen. Heute musst du es mal machen, hast du gesagt. Ja, genau. Das ist auch sehr mutig und sehr richtig so. Was ist denn dein Thema, Helga? Ja, ich muss sagen, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, seit 1992. Mhm. Und der Mann ist Alkoholiker. Seit wann ist er schon Alkoholiker? Ich glaube, dass es schon immer war, aber ich habe da nie was gemerkt. Er hat sich immer zurückgehalten, er hat auch nur ab und zu ein Bier getrunken. Mhm. Und in den letzten Jahren kommt Hochprozentiges dazu und dann macht er mich runter, er macht mich fertig. Er heißt mich alles, du bist die Dümmste, du hast keinen Wert. Mhm. Du bist zu nichts fähig und am Anfang hat er mich so gelobt, was du alles kannst. Schlägt er dich auch? Hat er einmal getan, 1997, hat er mir die Zähne eingeschlagen. Wir wohnten da gerade 2 Jahre im Haus. Mhm. Und er hat es weggelogen. Er sagte, er wäre ausgerutscht und wäre gestolpert und da wäre ihm seine Faust in meinen Mund. Aber sowas gibt's doch nicht. Nein. Hat er sich dann, nachdem er dann nüchtern war, hat er sich entschuldigt? Nein. Er wusste, das kam er nicht. Auch jetzt, wenn was ist, wenn er nüchtern ist, der beste Mensch. Aber wenn er getrunken hat, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Trinkt er jeden Tag? Ja. Ja. Kannst und du harte Sachen jetzt. Ja, kannst du ungefähr überblicken, wie viel er am Tag trinkt? Ja, eine Flasche Hochprozentiges bestimmt. Also eine Flasche Schnaps? Ja, Whisky, Wodka und Rum. Und dazu kommt auch noch Bier? Ja. Das ist natürlich ganz schlimm. Und er sagt nein, ich war schon bei seinem Arzt, er sagt auch nein, er trinkt nicht, die Werte sind gut, die Blutwerte, ich war dann vor Gericht. Du warst vor Gericht schon? Ja. Warum? Was hast du da gemacht? Ich konnte es nicht mehr aushalten. Und habe ich das vor erzählt, was er gemacht hat. Das hätte ich... Dass er mich geschlagen hat, das hatte ich allerdings verjährt, weil das war schon 97. Ja. Aber die Beschimpfungen jeden Tag, das ist grenzenlos. Ja, vor Gericht heißt, du hast ihn angezeigt. Ja, aber er sagt, nein, er hat es nicht getan. Er wäre ausgerutscht und dann wäre seine Faust in meinen Mund. Das, ja. Und, wie, und der Richter hat ihm geglaubt. Wann war denn das? Und ich habe keine Zeugen, ich habe keine Zeugen. Wann war denn das vor Gericht? Ich war schon, ich war vor Gericht 2007 im Juli. Wenn das jetzt so schlimm ist für dich und du sogar vor Gericht schon warst, Helga, ja? Warum gehst du nicht weg von wo diesem... Wo soll ich hingehen? Ich habe eine kleine Rente. Mein ganzes Geld steckt in dem Haus. Ihr habt gemeinsam ein Haus. Das habe ich alles bezahlt. Er war ja so gut. Ich bin nach fast 30 Jahren von meinem ersten Mann weg. Da war ein Geschäft da, war selbstständig mit seinen Geschwistern. Mhm. Hat aber die Firma dann kaputt gemacht mit Frauen. Und ich habe ihn immer gewarnt, sei vorsichtig. Und er hat gesagt, wenn ich jemand anders kennenlerne, ich trenne mich von dir. Und das wollte er nicht glauben. Der wollte ja damals nicht glauben, mein erster Mann, dass ich noch nach 30 Jahren aber, den Mut aufbringe. Aber das ist ja erstaunlich, dass du damals hast du den Schritt gewagt. Ja, da war ich ja auch erst 50. Da warst du jünger, ja. Ja, und heute habe ich die Kraft. Ich habe jetzt noch einen Schlaganfall gehabt. Anfang Juni war mit dem Auto bei Bekannt im Allgäu. Da hatte ich einen Unfall gebaut. Und ich wurde dann gleich ins Krankenhaus. Bin gleich ins Krankenhaus gekommen und Gott sei Dank ist alles gut verlaufen. Das heißt, das kommt auch noch dazu, diese gesundheitliche Belastung. Ich war jetzt über 50, ja. Ich habe nur einmal einen Unfall gehabt mit Wild, da kann man ja auch nichts dazu. Wie alt ist dein Mann? Der wird 80 nächstes Jahr, 80, aber topfit. Wenn er nüchtern ist, ist da es... Da kann man mit ihm reden. Redest du mit ihm und sagst, dass er so viel Alkohol trinkt? Ja, und das leugnet er ab. Aber du kannst ja dann die Flaschen zeigen, die da in der Wohnung... Habe ich gesammelt, das bei mir im Zimmer. Habe ich in meinem Zimmer getan, es waren 19 Flaschen kurzer Zeit. Und als du ihm die gezeigt hast, was hat er da... Da hat er gesagt, sag mal, saufst du so? Ach du je. Hat es mich schuld. Entschuldigung, aber ich bin fertig. Ich verstehe das. Und ich bin lebensbejahend, weil immer, immer. Helga, nochmal die Frage. Du sagst, du hast eine ganz kleine Rente. Ja. Ist die so klein, dass du nicht davon leben könntest? 650 Euro. Ich muss ja dann auch Miete bezahlen. Und ich habe in meinem Leben immer nur gespart. In erster Ehe habe ich versucht, ein Haus zu bauen. Ich habe es geschafft. Mein Mann wollte es nicht. Ich wollte leben, sagt er. Ich habe das Haus gebaut. Und ich habe es bezahlt. Was ist mit Kindern? Ich habe eine Tochter. Wie alt ist sie? Die ist 43, die ist Diplompsychologin. Die ist Diplompsychologin? Ja, was sagt die denn? Sie spricht mit mir nicht. Ich habe ihren Vater verlassen. Ach so, das ist die Tochter von dem ersten Mann. Die spricht nicht mit dir? Nein. Das heißt, da hast du keine Hilfe und keine Unterstützung? Die weiß auch nicht, wie mir es geht. Wie lange hast du die schon nicht mehr gesehen? Einmal habe ich sie zufällig in Stuttgart getroffen. Ach so, gut, dann ist der Kontakt, man muss nicht weiter darüber reden. Da ist das. Sagte Mama, du hast Geburtstag, aber ich habe keine Zeit, ich muss viel arbeiten, ich kann nur ein paar Minuten kommen. Da habe ich gesagt, den brauchst du dir nicht, den kostbarste Zeit nehmen und zu mir kommen, wenn du so viel Arbeit hast. Dann gibt es ja. Bin ich dir nicht böse. Helga, ich bin gerade noch am Überlegen, du hast eine sehr kleine Rente. Ja. Nun gibt es ja auch für Menschen, die kleine Renten haben, sehr viele Unterstützungen. Ja, ich weiß, aber ich habe doch das Haus, das gehört mir. Weißt du, ich denke gerade, es kann nicht sein, dass du dir so ein Leid antust. Es muss eine Lösung gefunden werden, selbst wenn du weniger Geld hast, aber dann hast du deinen Frieden, weil so lebst du ja in der Hölle. Ja, und ich bin gern hier, ich fühle mich wohl. In dem Haus. Ja, aber... Ich könnte es auch noch bewältigen mit Arbeit. Eigentlich brauchtest du erstmal eine gute Rechtsberatung. Was ich war schon bei zwei Anwälten. Mein Mann hat bessere Anwälte gehabt. Ja. Und ich bin weggekommen, da war nichts zu machen. Ich hatte dann auch noch eine Frau als Anwältin. Mhm. Die hat nicht mal ein Wort vor Gericht gesprochen. Okay. Ich musste mich selber verteidigen. Ich frage nichts, die wollten nur mal hartes Geld. Helga, die Sendung ist jetzt rum. Ja. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und dann melden wir uns nochmal bei dir. Ja. Weil wir noch ein paar Sachen erörtern müssen. Ich habe da noch so ein paar Ideen. Ja, ganz toll. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und wir sind wieder da in der Nacht vom 9. auf am 5.9., so war's. Schönen Sommer, bis dahin, ciao.